Willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Michael Groth. Am 21. August 1968 marschierten Truppen des damaligen Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei ein. Ein Jahr später nahm sich der RIAS Zeit für eine erste Bilanz. Ein Feature von Heinz Hoffmann, Erstsendung am 21. August 1969. Wer heute die Vinohradská, die Weinbergstraße, vom Wenzelsplatz in die ehemalig königlichen Weingärten hinaufgeht, trifft wenige Meter hinter dem Zentralgebäude des tschechoslowakischen Rundfunks auf eingerüstete Häuser, deren Fassaden, Fenster und Türstöcke repariert werden. Hier explodierten am 21. August 1968 sowjetische Panzer und Munitionswagen, denen als Kainsmal der Sowjetstern mit einem Hakenkreuz darin aufgemalt worden war. Nur von der Fassade des Nationalmuseums, das querstehend den oberen Teil des Wenzelsplatzes abschließt, leuchten noch über den ganzen Platz hinab die weißen Einschläge der Garben sowjetischer Maschinenpistolen und Maschinengewehre. Die äußeren Spuren, die die Besetzung der Tschechoslowakei am 21. August vergangenen Jahres hinterließ, kann man beseitigen. Die Wunden aber bluten täglich aufs Neue, seit die tschechoslowakische Bevölkerung in der Nacht des 21. August um 2 Uhr bestürzt die berühmt gewordene Erklärung des Präsidiums der KPÇ vernahm. Gestern am 20.08.1968, ungefähr um 23 Uhr nachts, haben die Truppen der Sowjetunion, der Polnischen Volksrepublik, der DDR, der Ungarischen Volksrepublik und der Bulgarischen Volksrepublik die Staatsgrenzen der CSSR überschritten. Dies geschah ohne Wissen des Präsidenten der Republik, des Präsidenten der Nationalversammlung, des Ministerpräsidenten und des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der KPÇ und seiner Organe. In jenen Stunden tagte das Präsidium des ZK der KPÇ und befasste sich mit der Vorbereitung des 14. Parteitages. Das Präsidium fordert alle Bürger unserer Republik auf, Ruhe zu bewahren und den vordringenden Truppen keinen Widerstand zu leisten. Deshalb erhielten weder unsere Armee, Sicherheitspolizei noch die Arbeitermiliz einen Befehl zur Verteidigung des Landes. Das Präsidium ist der Ansicht, dass dieser Akt nicht nur allen Prinzipien der Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten widerspricht, sondern auch eine Negierung der grundlegenden Normen des Völkerrechts ist. Dieser Aufruf gibt deutlich zu erkennen, dass die damaligen tschechoslowakischen Spitzenpolitiker, Staatspräsident Svoboda, Parteichef Alexander Dubček, der Vorsitzende der Nationalversammlung, Josef Smirkovski, und der Ministerpräsident, Oldřich Černík, überrascht wurden, dass sie an das Unglaubliche, das geschehen war, selbst nicht glauben konnten. Sie waren sich keiner Schuld bewusst, die eine solche Bestrafung für ein ganzes Volk gerechtfertigt hätte. Sie waren Kommunisten und der Sozialismus für sie die einzig vorstellbare Lebensform. In keinem vergleichbaren Zeitraum der Herrschaft Antonín Novotnys waren so viele Bekenntnisse zum internationalen Sozialismus abgegeben worden, so viele Willenskundgebungen zur Mitarbeit in der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft Comecon und so viele Treueschwüre zum Warschauer Pakt, wie in jenen Monaten vom 5. Januar 1968 bis zum 20. August. Moskau, zentrale Leitstelle der Warschauer Paktstaaten und oberster Richter für die Beurteilung dessen, was innerhalb dieser kommunistischen Staaten gut oder böse, richtig oder falsch ist, war jedoch zu einem anderen Schluss gekommen. Am 21.8. erklärte die sowjetische Nachrichtenagentur: TASS ist bevollmächtigt zu erklären, dass sich Persönlichkeiten der Partei und des Staates der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an die Sowjetunion und die anderen verbündeten Staaten mit der Bitte gewandt haben, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe, einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte, zu gewähren. Dieser Appell wurde ausgelöst, weil die in der Verfassung festgelegte sozialistische Staatsordnung durch konterrevolutionäre Kräfte gefährdet wurde, die mit den dem Sozialismus feindlichen äußeren Kräften in eine Verschwörung getreten sind. Die Ereignisse in und um die Tschechoslowakei waren mehrmals Gegenstand des Meinungsaustausches der leitenden Persönlichkeiten der sozialistischen Bruderländer, einschließlich der Tschechoslowakei. Diese Länder sind einmütig darin, dass die Unterstützung, die Festigung und der Schutz der sozialistischen Errungenschaften der Völker die gemeinsame internationale Pflicht aller sozialistischen Staaten ist. Dieser, ihr gemeinsamer Standpunkt, wurde auch in der Erklärung von Bratislava feierlich verkündet. Die weitere Zuspitzung der Situation in der Tschechoslowakei berührt die Lebensinteressen der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder, die Interessen der Sicherheit der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Die Gefahr für die sozialistische Ordnung in der Tschechoslowakei ist gleichzeitig auch eine Gefahr für die Grundfesten des europäischen Friedens. Die Okkupation der Tschechoslowakei durch die Truppen der 5 Warschauer Paktstaaten ist Tatsache. Die darauf folgende und noch andauernde, vertraglich festgelegte Stationierung sowjetischer Einheiten auf dem Staatsgebiet der CSSR ebenfalls. Die Tschechoslowakei hat sich der sowjetischen Macht unterwerfen müssen. Und ein Teil ihrer Politiker übte bereits Selbstkritik. Doch 4 Tage vor dem ersten Jahrestag dieses Aktes sowjetischer Machtwillkür war immer noch nicht geklärt, wer sind diejenigen, die laut TASS die Sowjets um Hilfe gebeten haben. Und war dieser Einmarsch auch nach den Prinzipien der internationalen kommunistischen Bewegung rechtens oder nicht? Die Suche nach einer Antwort auf diese Fragen bestimmte den Verlauf des gesamten Jahres seit dem 21. August 1968, bestimmte die Politik der tschechoslowakischen Führung, den Zwist innerhalb der Partei, das Verhalten des Volkes. In den ersten Tagen nach der Besetzung des Landes wurden die Namen der ZK-Sekretäre Bilak, Indra, Kolder und Schwestka sowie der des zuständigen Ministers für Postenkommunikation, Hoffmann, an Hauswände und Plakate gemalt. Sie wurden als Kollaborateure und Verräter gebrandmarkt. Ihnen schrieb man zu, die Sowjets ins Land gerufen zu haben. Am 16. April dieses Jahres wurden sie vom damaligen Exekutivkomitee des Parteipräsidiums der KPC rehabilitiert, da sie aufgrund unbegründeter Angaben und Erdichtungen ungerechtfertigt beschuldigt worden seien. Heute sind sie wieder in Amt und Würden. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, dass Moskau den Hilferuf tschechoslowakischer Kommunisten konstruiert hat. Oder aber, dass diese Kommunisten es auch heute noch nicht wagen, sich offen dem Urteilsspruch der tschechoslowakischen Bevölkerung auszusetzen. Die zweite Frage, war der Einmarsch nach den Prinzipien der internationalen kommunistischen Bewegung rechtens, war bis zum 18. August dieses Jahres Grundlage der Tagespolitik in der CSSR, Brennpunkt der Auseinandersetzung. Sie bewegt offen oder versteckt alle internationalen sozialistischen Treffen. Und um sie geht immer noch das Ringen auch der heutigen Parteiführung mit den Bossen der Roten Welt westlich von China. Präzisiert lautete diese Frage, ob es einen tschechoslowakischen KP-Chef geben wird, der sich unter sowjetischem Druck damit einverstanden erklärt, dass jene kommunistischen Führer, die vom Januar bis zum August 1968 neue Ideen eines sozialistischen Modells in der Tschechoslowakei entwickelten, vertraten und zu verwirklichen trachteten, wegen angeblicher Aufgabe marxistisch-leninistischer Parteiprinzipien und Schwächung des internationalen sozialistischen Lagers zur Verantwortung gezogen werden. Die Antwort auf diese Frage wurde vom ganzen Volk mit Bangen erwartet, denn sie ist für jeden einzelnen Tschechen und Slowaken ganz entscheidend auch für seine persönliche Zukunft. In der Sitzung des Zentralkomitees der KPC am 29. Mai erklärte der 6 Wochen vorher neu gewählte erste Sekretär der KPC, Dr. Gustav Husak, die grundlegende Ursache der kritischen Entwicklung im letzten Jahr und in den ersten Monaten dieses Jahres sehen wir in der Tatsache, dass der Regenerations- und Demokratisierungsprozess wegen der Unzahl von Problemen nicht nach einer festen Vorstellung bestimmt und gelenkt wurde, dass die Partei eine unbehinderte soziale Bewegung erlaubte. Dadurch wurde neben der positiven Aktivierung des Volkes, das zum größten Teil dem Sozialismus treu ergeben war, auch antisozialistischen Kräften der Gesellschaft und verschiedenen opportunistischen Gruppen in der Partei der Eintritt in das politische Leben ermöglicht. Husak sagte weiter, die rechtsgerichteten opportunistischen Kräfte hatten und fanden ihre Repräsentanten in den niedersten, in den höheren und den Spitzengremien der Partei, des Staatsapparates, der Nationalen Front und in anderen Organisationen. Im Verlauf seiner Rede meinte er dann, unter dem Slogan eines vollkommen neuen Modells des Sozialismus wurden die fundamentalen Prinzipien des Parteiaufbaus, die führende Rolle der Partei in der Gesellschaft, ihr internationaler Charakter und ihre Verpflichtungen vergessen. Husak kam damit der sowjetischen Theorie bedenklich nahe, dass die festgelegte sozialistische Staatsordnung der CSSR durch konterrevolutionäre Kräfte gefährdet wurde, die mit dem Sozialismus feindlichen äußeren Kräften in eine Verschwörung getreten seien. Wozu er sich bis zum 19. August trotz sowjetischen Drucks jedoch noch nicht bereit erklärte, war das Zugeständnis, die tschechoslowakische Parteiführung hätte dieser Gefahr nicht selbst Herr werden können. Das heißt, Husak lehnte es ab, den Sowjets zuzugestehen, dass der Einmarsch der Warschauer Pakttruppen nach den Gesetzen der internationalen kommunistischen Bewegung notwendig und damit eine brüderliche Hilfe war. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Husak selbst die innenpolitische Entwicklung vor dem 21. August letzten Jahres anders gesehen hatte. In einem Beitrag zu dem 1968 im österreichischen Europa-Verlag erschienenen Buch CSSR im Umbruch schrieb er noch: Wenn sich nach Jahren der Unterdrückung der Freiheit auf einmal Möglichkeiten eröffnen zu sprechen, dann kommt unweigerlich eine große Zahl verschiedener Ansichten und Meinungen zum Vorschein. Es darf uns in einer solchen Zeit nicht wundern, wenn die Menschen auch unrichtige Auffassungen äußern. Geht es doch unter demokratischen Bedingungen gerade darum, dass in einer Konfrontation der Ansichten die Besseren siegen. Im Gegensatz zu Gustav Husak hat Alexander Dubček auch nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen an seiner Einschätzung der innenpolitischen Entwicklung nach dem Januar 1968 festgehalten. Am 5. Februar dieses Jahres sagte Dubček auf einer Armeeversammlung in Prag, unmissverständlich für jeden seiner Zuhörer: Ich glaube, ich bin überzeugt und ich habe immer geglaubt, dass die grundlegenden politischen Säulen und ebenso die Säulen der Stärke des Sozialismus in der Tschechoslowakei unsere reife Arbeiterklasse, unsere Partei, unsere Sicherheitskräfte, unsere Armee als Ganzes und ihr Oberkommando stark genug waren und sind, um im Falle einer wirklichen Notwendigkeit jeden Anschlag gegen den Sozialismus resolut unterdrücken zu können. Und am 12. Februar verteidigte Dubček in seinem Geburtsort in der Slowakei die Idee des Sozialismus mit menschlichem Gesicht, mit den Worten: Wir sind überzeugte Marxisten. Und es ist im Geiste von Lenins Forderungen, dass wir die revolutionäre, transformierende Mission der Partei nicht als eine messianistische, sondern als eine wirklich menschliche Mission verstehen. Und er fuhr fort: Die Prinzipien, auf denen wir das Konzept der Nach-Januar-Politik aufgebaut haben, blieben gültig, obwohl sie schwierigen Prüfungen unterworfen wurden. Ich möchte nicht über die Dinge reden, die wir erreicht haben, aber ich glaube, es waren ihrer eine ganze Menge. Am 17. April musste Alexander Dubček sein Amt als erster Parteisekretär der KPC niederlegen. Als Vorwand wurden damals die antisowjetischen Ausschreitungen anlässlich des tschechoslowakischen Eishockeysieges über die sowjetische Mannschaft am 28. März benutzt. Der Vorwurf gegen Dubček war, er habe die Partei nicht fest in der Hand, könne sie nicht einigen, gehe zu wenig hart gegen die Massenmedien vor, taktiere zu viel. Es steht jedoch fest, dass die Ereignisse den Gegnern Alexander Dubčeks zufällig in die Hände spielten. Seine Absetzung war bereits 2 Wochen vor dem Eishockeyspiel beschlossen worden. Um diese Zeit bemühte sich der Parteisekretär Bilak, zusammen mit der Moskauer Führung, einen Nachfolger für Dubček zu finden. Am liebsten wäre er es selbst geworden. Aber sowohl ihm als auch der sowjetischen Parteiführung war wohl klar, dass die Zeit dafür noch nicht reif war. Wer sich als Nachfolger anbot, war der erste Sekretär der slowakischen KP, Dr. Gustav Husak. Husak hatte seit dem 14. außerordentlichen Parteitag der slowakischen KP am 28. August 1968 die Meinung gepredigt, man müsse hart gegen alle vorgehen, die es nach wie vor wagten, die Ideen des Nachjanuar zu vertreten. Besonders hart und unnachgiebig müsse man aber gegen die freie Meinungsäußerung in Presse, Rundfunk und Fernsehen ankämpfen. Er hatte durch nationalistische Gedanken vorübergehend die slowakische Bevölkerung für sich eingenommen. Er hatte die Tatsache, dass der damalige erste Sekretär der slowakischen KP, Vasil Bilak, als Kollaborateur verschrien war, ausgenutzt, sich selbst zum ersten Sekretär der slowakischen KP wählen zu lassen. Er hatte dann in einem kurzen Aufwaschen die slowakische KP von allen Anhängern Bilaks gereinigt und nicht etwa, wie gemeinhin behauptet wird, von allen konservativen slowakischen Funktionären. Gleichzeitig hatte er sich so einen festen Startplatz für den Sprung nach Prag geschaffen. Er war schneller als die anderen. Noch ehe es seine Freunde unter den Pressburger Journalisten begriffen, die ihm einst, als er aus dem Gefängnis kam, als erste die Spalten ihrer Zeitungen geöffnet hatten, nahm er selbst den Stift in die Hand und zensierte persönlich ihre Artikel. Er schaltete die slowakischen Gewerkschaften gleich und konnte anschließend behaupten, in seinem Landesteil herrsche Ruhe und Ordnung. Dr. Gustav Husak wurde von vielen einfach danach beurteilt, dass er unter Nowotny im Gefängnis saß. Man glaubte, dass er wegen seiner persönlichen Erfahrungen im Kerker ein distanziertes Verhältnis zu Macht und Gewalt gewonnen habe. Auch viele Tschechen fanden, dass er unter den schlechten Lösungen für die Nachfolge Dubčeks immer noch die beste sei. Dass er zwar mit der Macht spielen, aber sie nicht eigentlich anwenden werde. Dass seine Person eine Chance biete, aus dem Chaos, das die Okkupation geschaffen hatte, herauszukommen. Man erwartete, dass er gegen die Konservativen zumindest genauso vorgehen werde wie gegen die Progressiven, die man nach dem 21. August gängigerweise als die Rechtskräfte bezeichnete. Man nahm an, dass er zwar eine föderalistisch betonte, aber doch ausgleichende Politik betreiben werde. Mit dieser Annahme hatte man sich sehr getäuscht. Schon aus den letzten Reden, die Gustav Husák in der Slowakei hielt, war zu erkennen, dass er in dem Moment, da er auf den höchsten Parteistuhl in Prag gelangt, seinen slowakischen Nationalismus abstreifen und eindeutig zentralistische Ideen sowohl in der Partei als auch im Staat vertreten werde. Für Husák ist das eine logische Politik. Er weiß, dass er in der Slowakei nicht beliebt ist und dass man ihn in den böhmischen Ländern schon gar nicht mag. Infolgedessen galt es für ihn von Anfang an, alle Macht auf seine Person zu konzentrieren und diese Macht auch anzuwenden. Jedoch es zeigte sich, dass der Pressburger Jurist Dr. Husák eben doch ein Lokalpolitiker ist. Er ist aufgewachsen im Dreiländereck im Schatten Wiens. Er war nie im Zentrum der Macht, immer nur an der Peripherie. Er saß im Parteiapparat nie am Schalthebel der Macht. Er verließ sich immer auf seine Persönlichkeit. Zwar besitzt er einen ausgebildeten Verstand mit juristischer Verfeinerung. Der reicht jedoch in einer Hauptstadt nicht aus, die jahrhundertelang geübt hat, die Macht zu unterlaufen. Es mag vielleicht paradox klingen, aber es stimmt, dass sich die tschechische Parteiprominenz ihrem neuen Befehlshaber Dr. Gustav Husák gegenüber etwa in der gleichen Weise verhält, wie es der brave Soldat Schweig den Offizieren des österreichischen Heeres gegenüber tat. Als Husák die Macht antrat, sah er sich innerhalb der Partei derselben Dreiergruppierung gegenüber, mit der es auch Alexander Dubček vor und nach dem 21. August 1968 zu tun hatte. Mit der relativ kleinen Gruppe von Konservativen, die Husák unterstützten, weil sie glaubten, über ihn zu Einfluss zu kommen. Mit der großen Gruppe der Zentralisten oder Realisten, wie man sie jetzt bezeichnet, die sich im Juli 68 gerade auf die Seite Dubčeks in Bewegung setzten, die jetzt aber wieder in ihre abwartende Position zurückgefallen sind. Und mit den Progressiven, die zwar schweigen müssen, aber deshalb nicht weniger wirksam sind, wie es die im Geheimen verbreiteten Reden von Kriegel, Wotzlon und Kinzel beweisen. Dazu kam, dass Husák der tschechische Parteiapparat fremd war. Jeder Beamte im Sekretariat des Zentralkomitees wusste in ihm besser Bescheid. Und jeder Beamte in diesem Sekretariat hatte zu den Funktionären im Lande direktere Beziehungen, negativer oder positiver Art, als sie Husák haben konnte. Das Ergebnis dieser Konstellation stellte sich sehr bald ein. Gustav Husák wurde auch in Prag wieder Politiker, aber nicht Parteichef. So ist der Stuhl des Parteichefs im Moment de facto unbesetzt. Um ihn wird in einer Gruppe von Funktionären geknobelt, die alle zwischen 1920 und 1930 geboren sind. Sie heißen, um einige zu nennen, Strogal, Indra, Piller, Jakesch, Zelenka, Feutig, Chnopek, Brusek und vielleicht als ältere Outsider noch Švestka und Bilak. Diese Gruppe aus der Generation der 40-Jährigen will geschlossen bleiben. Sie versucht, alle Jüngeren abzustoßen und alle Älteren abzuwehren. Sie vertritt eine konservative Politik und hat praktisch die Macht im Lande schon in der Hand. An ihrer Spitze, schon nicht mehr als Primus inter pares, steht der einäugige Lubomir Strogal, der sein Glasauge hinter einer Brille verbirgt. Man muss ihm zugestehen, dass er der intelligenteste und trotz seiner Jugend der weitaus erfahrenste von ihnen ist. So belastet Strogal aus seiner Zeit als Innenminister in der Ära Novotny auch ist, bekäme er als Tscheche aus Böhmisch-Budweis die Möglichkeit, dem Volke auch nur einen Zentimeter mehr Spielraum zu geben, als es heute hat, so wären seine Chancen nicht schlecht. Jedenfalls bereitet er sich auf diese Möglichkeit vor. Er hat sich immer zurückgehalten und seit dem 21. August wirken seine wenigen Reden wie Wechselbäder. In Pilsen griff er am 3. März dieses Jahres vor den Arbeitern der Skoda-Werke die Progressiven mit den Worten an: Der entscheidende Teil der Partei ist der, der alles, was positiv in der Nach-Januar-Periode war, verteidigt, die Fehler dieser Periode nicht verbirgt und die größte Gefahr gegenwärtig im rechtsgerichteten Opportunismus innerhalb der Partei sieht. Andererseits ist er seit langer Zeit der Einzige aus dem Kreis der Etablierten, der auch die orthodox-konservativen Parteimitglieder nicht verschont. So erklärte er in der gleichen Rede: Auf der anderen Seite existiert in der Partei eine sektiererische, dogmatische Strömung, die nicht immer Methoden gebraucht, die in Übereinstimmung mit den Parteistatuten stehen. Aber man kann an ihrer prosozialistischen Meinung nicht zweifeln. Diese Genossen schauen immer zurück. Sie verstehen Änderungen, die dem Januar folgten, nicht ganz und möchten die modernen Faktoren der Parteipolitik nicht wahrhaben. Genauso ambivalent argumentierte er mit den ideologischen Begriffen des dialektischen Materialismus am 12. März auf der Plenumssitzung des Zentralkomitees der slowakischen KP. Es ist eine Verdrehung des Marxismus-Leninismus, wenn die Partei versucht, sich nur oder vor allem mit Machtmitteln durchzusetzen. Wenn sie nicht fähig ist, als eine politische Kraft, die wirklich seine Bestrebungen ausdrückt, die Unterstützung des arbeitenden Volkes zu gewinnen. Aber es ist ebenso eine Negierung des Marxismus-Leninismus, wenn der Aspekt der Macht ignoriert wird. Wenn er nur als eine Drohung betrachtet wird, als eine Art Etatisierung der Partei. Wenn der Klasseninhalt dieses Aspektes vertuscht wird. Und diese Nachlässigkeit ist aufgetreten und die Desorientierung in dieser Hinsicht hält an. Die führende Rolle der Partei wurde so verstanden, dass die Partei ihre reale Substanz fast verlor und nur zu einer Inspiration hinter progressiven Maßnahmen wurde, die von anderen Institutionen übernommen werden. Lubomir Strogal gehört bestimmt nicht zu den Progressiven, zu den Vertretern des Nach-Januar-Kurses. Der studierte Jurist, Landwirtschaftsminister, Innenminister und Sekretär für Landwirtschaftsfragen ist ein nüchterner Realist mit gemäßigt fortschrittlichen Vorstellungen. Ihm schwebt vor, die Partei von allen Flügeln zu säubern, sie von einer Massen- in eine Kaderpartei umzugestalten, um dann Wirtschaftsreformen straff von oben gelenkt verwirklichen zu können. Noch aber ist Gustav Husak erster Sekretär der KPC. Er ist es seit dem 17. April 1969. Bereits 6 Wochen nach seiner Wahl erklärte er, mit einem Seitenhieb gegen seinen Vorgänger Alexander Dubček, auf der Sitzung des Zentralkomitees am 28. Mai: In den vergangenen 6 Wochen haben wir Schritte unternommen, um die kameradschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der KPC und der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern wiederherzustellen. Das war voreilig. Denn ebenso wie Alexander Dubček in jener Nacht des 28. März nach dem Eishockeyspiel zwischen der Tschechoslowakei und der UdSSR, hat Gustav Husák inzwischen am 29. Juli des Volkes Stimme hören müssen, ohne sich dagegen wehren zu können, als die Arbeiter der Prager Avia-Werke dem sowjetischen Politbürokandidaten Grishin und seiner Moskauer Parteidelegation den Zugang zu ihrer Fabrik mit Autobussen verbarrikadierten. 4 Tage später musste Parteichef Husák zusammen mit Staatspräsident Svoboda einen Erholungsurlaub auf der Krim bei Brezhnev und Podgorny antreten. Man sieht, Husák kann zwar die Pressezensur verhängen, er kann sogar den Zeitungen, dem Rundfunk und dem Fernsehen vorschreiben, was sie zu drucken, zu sagen oder zu zeigen haben, aber er kann den Arbeitern nicht befehlen, was sie zu tun haben. Jedenfalls nicht 1 Jahr nach der Okkupation der Tschechoslowakei. Die Arbeiter haben heute begriffen, dass sie die Letzten und die Einzigen in diesem Lande sind, die noch eine Möglichkeit haben, ihre Ideen und ihre Vorstellungen zu verteidigen. Sie tun es, obwohl ihnen bewusst ist, dass auch sie wahrscheinlich auf die Dauer nichts mehr an dem Verlauf jenes politischen Prozesses ändern können, der mit dem 21. August 1968 eingeleitet wurde. Die tschechoslowakischen Arbeiter haben relativ spät erkannt und begriffen, dass das Programm, das ihnen die Kommunistische Partei unter der Führung Alexander Dubčeks im Nachjanuar des Jahres 1968 angeboten hat, positiv und vor allen Dingen ehrlich war. 20 Jahre lang hatte man sie mit Theorien und Prognosen gefüttert. Aber es stellte sich heraus, dass alle diese Theorien und Prognosen nicht zur Besserung ihrer Lebensverhältnisse beitrugen. So waren sie misstrauisch und skeptisch. Sie überlegten bedächtig, abwägend. Aber dann fassten sie Vertrauen. Sie begriffen, dass sich ihnen die Chance bot, in einem sozialistischen Staat zu leben, dessen Parteiführung sich zum Ziel gesetzt hatte, die Menschen tatsächlich unter menschenwürdigen Bedingungen leben zu lassen. Sie vertrauten dem Versprechen, ihnen die Möglichkeiten des Fortkommens zu bieten und ihre Arbeit nicht nur nach Plan, sondern auch nach Leistung zu entlohnen. Nur als sie es begriffen hatten, war es zu spät. Heute glauben die Arbeiter nicht mehr den Beteuerungen der Parteiführung. Diese beruft sich immer noch darauf, dass es in der gegenwärtig außergewöhnlichen Situation notwendig sei, bestimmte Auflagen und Einschränkungen politischer und rechtlicher Art zu machen. Sie behauptet, die momentane Nichterfüllung des Aktionsprogramms bedeute keinen Rückfall in die Zeit Antonin Nowotnys. Die Arbeiter, ebenso die Jugendlichen und die Intellektuellen, sind an den Parteideklarationen nicht mehr interessiert. Schon deshalb nicht, weil diese Deklarationen von Parteifunktionären stammen, die aus der Zeit Antonin Nowotnys wieder in Amt und Würden zurückkehrten. Außerdem ist für jeden sichtbar, wie ohnmächtig die heutige politische Führung jeden Tag aufs Neue gezwungen ist, dem Druck der Sowjetunion nachzugeben. Zugleich fällt in diese Zeit des höchsten politischen Pessimismus eine wirtschaftliche Krise, wie sie das Land seit den Jahren 62-63 nicht mehr erlebt hat. Ihr Ausmaß ist erkennbar an der ständig sinkenden Produktivität der Arbeit, an den Kennziffern der Pläne, die zum Teil nur zu einem Drittel erfüllt wurden, und direkt am Mangel von Fleisch, Eiern und anderen Nahrungsmitteln. Dabei sagen offizielle Sprecher, die wirkliche Wirtschaftskrise erst für den Herbst voraus. Bisher hat nur ein tschechoslowakischer Politiker uneingeschränkt eingestanden, dass die wirtschaftliche Krisensituation in einem engen Zusammenhang mit der politischen Unsicherheit steht. Der tschechische Ministerpräsident Rasl. Am 7. Juli erklärte Rasl vor dem tschechischen Nationalrat: Die Schwierigkeiten in der Volkswirtschaft verzögern den Prozess der politischen Konsolidierung. Auf der anderen Seite behindern die politischen Phänomene, die die Konsolidierung stören, die Möglichkeit, energisch vernünftige wirtschaftliche Lösungen durchzuführen. Es wäre verhängnisvoll, diesen Circulus Viciosus fortzusetzen, sich ihm zu unterwerfen. Die Bevölkerung fürchtet jedoch nicht so sehr die Gefahr einer politischen und wirtschaftlichen Rückkehr in die 60er Jahre, sie fürchtet die Rückkehr in die 50er Jahre. Dieser Gefahr sucht sie sich zu erwehren, indem sie sich an ihre Situation in den 40er Jahren erinnert, an die Zeit des Protektorats. Flugblattaktionen, mangelnde Arbeitsdisziplin, Pannen im Transportwesen und Ähnliches bezeugen, dass sie sich teilweise bereits entsprechend verhält. Die offizielle Beschwichtigung der Angst vor einer Wiederkehr von Prozessen wie in den 50er Jahren lautet, dass man die bestehenden sozialistischen Gesetze nicht verletzen werde und niemand etwas zu fürchten habe, der sich innerhalb des Rahmens dieser Gesetze bewege. Nur ist im tschechoslowakischen Volke noch allzu gute Erinnerung daran wach, sie wurde gerade in dem halben Jahr der Nach-Januar-Politik aufgefrischt, wie leicht künstliche Beschuldigungen gegen einen Menschen aufzubauen sind, wie man plötzlich vor dem Richter steht, nach bestehenden Gesetzen verurteilt wird, ohne je gegen diese Gesetze verstoßen zu haben. Und man erinnert sich nur zu gut, welche Bedeutung gerade dem Vorwurf der Zusammenarbeit mit dem imperialistischen Feinde im Slansky-Prozess zukam. Andeutungen dieses Vorwurfs gibt es bereits wieder sehr viele, nicht nur in den neuesten Zeitungskommentaren und Artikeln. Dr. Gustav Husak selbst erklärte schon auf der Plenumssitzung des Zentralkomitees am 29. Mai dieses Jahres: In den vergangenen 1,5 Jahren war die Tschechoslowakei ein Übungsplatz der imperialistischen und bourgeoisen Kräfte, die in allen Richtungen arbeiteten, von der politisch-ideologischen Beeinflussung bis zu Agentenaktionen. Noch allerdings vermeidet man, diese Vorwürfe direkt als innenpolitische Waffe zu verwenden. Sie dienen vorerst dazu, die Notwendigkeit des sowjetischen Einmarsches zu begründen. Die Bereinigung der gegenwärtig problematischen Situation lag freilich von Anfang an nur in einem Zugeständnis an die sowjetische These von der brüderlichen Hilfe beim Einmarsch in die Tschechoslowakei. Der erste Schritt dahin war eine Art Hilfskonstruktion. In der Erklärung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS vom 21. August 1968 hieß es: Die weitere Zuspitzung der Situation in der Tschechoslowakei berührt die Lebensinteressen der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder. Die Interessen der Sicherheit der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Mit anderen Worten, die Tschechoslowakei war aus sowjetischer Sicht zu einem Sicherheitsrisiko für den Ostblock geworden. Darauf bauen nun tschechoslowakische Kommunisten die These auf, das tschechoslowakische Volk und Teile der Partei seien während der Entwicklung nach dem Januar 1968 verführt worden. durch imperialistische Infiltration und Diversion aus dem Westen seien in der Zeit, in der man den bürokratischen Zentralismus des Nowotny-Regimes zu überwinden begann, Restelemente der alten Bourgeoisie aktiviert und anfällige Parteimitglieder verführt worden. Das heißt, die Partei habe zwar das Beste gewollt, doch in der Grenzsituation, in der sich die Tschechoslowakei befinde, sei sie über starken imperialistischen Einflüssen zumindest in einem Teil ihrer Mitglieder erlegen. Der slowakische KP-Chef Stefan Sadowski erklärte am 4. August bei einer Feier anlässlich des ersten Jahrestages der Unterzeichnung der Pressburger Deklaration: Verschiedene, sehr trickreiche Formen politischer, wirtschaftlicher und ideologischer Subversion der imperialistischen Bourgeoisie gegen die Länder der sozialistischen Weltgemeinschaft waren besonders gefährlich. Eine gewisse Entspannung der internationalen Beziehungen hatte Illusionen über den Kapitalismus erzeugt, besonders bei der Masse des Volkes und bei der jungen Generation. Dabei ist es nicht in Betracht gezogen worden, dass das Monopolkapital nur deshalb vom Kalten Krieg abgelassen hat, weil es gegenüber den Fortschritten des Sozialismus ins Hintertreffen geraten ist. Und man hat ebenfalls nicht in Betracht gezogen, dass ein gewisses besseres Klima in den internationalen Beziehungen vor allen Dingen das Ergebnis der aktiven Politik der Sowjetunion in Bezug auf die friedliche Koexistenz war. Die Konsequenz derartiger Illusionen war in der Tschechoslowakei die Schwächung des Klassenbewusstseins und der Klassenaspekte. Eine Theorie, von der man sich allerdings fragen muss, in wessen Konzept sie noch passt. In einer Zeit, in der die Sowjetunion zumindest partiell bereit zu sein scheint, mit den Vereinigten Staaten zu einem gewissen Einverständnis über Europa zu kommen. In einer Zeit, da selbst Polen Worte von Bundeskanzler Kiesinger akzeptabel findet, da der amerikanische Präsident Nixon Rumänien besucht und die Ungarn sich ducken, um in all dem Gerangel innerhalb des Ostblocks mit ihren Wirtschaftsreformen nicht aufzufallen, in einer solchen Zeit muss es für all diese Länder sehr unbequem sein, wenn ausgerechnet die Tschechoslowakei, die Fähnlein des Kalten Krieges, wieder hoch in den Wind hängt. Stefan Sadowski hielt diese Rede zur gleichen Zeit, als Staatspräsident Svoboda und Parteichef Husak auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim während eines sogenannten Urlaubs mit dem Vorsitzenden des Obersten Sowjet, Nikolai Podgorny, und dem Generalsekretär der KPDSU, Leonid Brezhnev, konferierten. Viele Mutmaßungen wurden über den Inhalt dieser Gespräche angestellt. Ein Ergebnis zeigte sich am 19. August. An diesem Tage sprachen Staatspräsident Svoboda und Parteichef Husak vor einer großen Versammlung von Kaderfunktionären und Milizleitern aus der Wirtschaft, dem Verkehr, Transport und Dienstleistungswesen. Und an diesem Tage erhielten die Tschechoslowaken die Antwort auf die Frage: War der Einmarsch der 5 Warschauer Paktarmeen in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 auch nach den Prinzipien der internationalen kommunistischen Bewegung rechtens oder nicht? Husaks Antwort lautete ja. Über die Beweggründe für den Entschluss zu diesem Zugeständnis Husaks an die Sowjets werden einmal die Historiker besser Antwort geben können. Denn trotz aller Negativa, die Husak zeigte, war man bis zu diesem 19. August eigentlich in der Tschechoslowakei davon überzeugt, dass er eher abtreten würde, als diesen Schritt tun. Husak zeigte jedoch, dass er nicht gewillt ist, von sich aus den Stuhl des ersten Parteivorsitzenden wieder zu räumen. Dass er eher bereit ist, den bitteren Weg der Unterwerfung unter Moskau weiterzugehen. Bis zu welchem Ende, ist noch offen. 3 wesentliche Punkte gibt es in der Rede des ersten Sekretärs der KPC. Zur Frage des Einmarsches erklärte er: Ich habe in den letzten Monaten mit den Vertretern aller 5 verbündeten Staaten gesprochen, insbesondere über diese Frage, zu meiner persönlichen Aufklärung und zur politischen Aufklärung. Sie sagten mir alle, wie sie in den letzten Monaten sich bemühten, Ratschläge gaben, unserer Führung Hilfe anboten, um der sich bei uns breitmachenden negativen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Wie sie dann das Vertrauen verloren, ob die zersetzte und geteilte Parteiführung fähig und teilweise auch gewillt sei, bei uns die sozialistische Ordnung und die internationalen Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich deshalb mit schwerem Herzen zu diesem Schritt vom 20. August entschlossen. Nach den Dokumenten und ihren eigenen Aussagen unternahmen sie diesen Schritt aus Sorge um den Fortschritt des Sozialismus in der Tschechoslowakei, aus Sorge um das sozialistische Lager und weil sie das Vertrauen in die tschechoslowakische Parteiführung verloren hatten und keinen anderen Ausweg mehr sahen. Ist in diesem Teil der Rede Husaks das Zugeständnis, dass der Einmarsch vor einem Jahr eine brüderliche Hilfe war, noch ein wenig verschleiert dargestellt, so wird eine Kapitulation eindeutig bei der Beurteilung der am Anfang zitierten Erklärung des Präsidiums der KPC aus der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968. In dieser Nacht, so sagte Hussack, hat das Parteipräsidium eine Erklärung herausgegeben, in der es hieß, der Einmarsch der Warschauer Pakttruppen sei eine Negierung der grundlegenden Normen des Völkerrechts. Mit anderen Worten, sie sahen das Problem aus keinem Klassenaspekt. Sie haben dem Volk nicht erklärt, wie es dazu kam. Sie haben nichts erklärt über die Beziehungen zwischen den fünf Staaten und uns. Sie haben weder der Partei noch dem Volk eine Orientierungsmöglichkeit gegeben. Und so wurde dann von Okkupation gesprochen. Über all diese Fragen werden wir noch reden müssen. Mit diesen Worten beschuldigt Gustav Hussack die damalige Parteiführung unter Alexander Dubček praktisch, das Volk und die Partei irregeführt und dann im Stich gelassen zu haben. Soll damit eine Theorie des Verrats aufgebaut werden? Denn wie man über diese Frage noch reden wird, sagte der jetzige tschechoslowakische KP-Chef sehr deutlich, als er erklärte, es habe zwischen der tschechoslowakischen Parteiführung und den Parteispitzen der anderen fünf kommunistischen Parteien zahlreiche Gespräche, Briefe und Telefonate gegeben, deren Inhalt bisher der tschechoslowakischen Bevölkerung verschwiegen worden sei. In all diesen Fällen hätten die anderen Warschauer Paktführer die tschechoslowakischen Politiker vor einem Weitergehen auf dem eingeschlagenen Wege ernsthaft gewarnt. Die entsprechenden Dokumente sollten in nächster Zeit vorgelegt werden. Dies ist nichts anderes als die Vorbereitung einer Anklage gegen die Reformpolitiker des Nachjanuar und vor allen Dingen gegen Alexander Dubček. Das nächste Plenum des Zentralkomitees der KPC dürfte das erste Tribunal werden, auf dem über sie gerichtet wird. Hussack also führt nunmehr die sowjetischen Befehle aus, wobei man zu seiner Rechtfertigung noch sagen muss, dass es wohl keinen tschechoslowakischen Marxisten gab und gibt, dem nicht bewusst war, dass der 21. August 1968 einen Prozess einleitete, der sich mit systemimmanenter Zwangsläufigkeit weiterentwickeln musste. Dass es keine Möglichkeit gab und gibt, diese Entwicklung von innen her zu durchbrechen oder zu stoppen, ehe sie nicht zu Ende gekommen ist. Josef Smirkowski deutete dies bereits in seiner Rundfunkrede vom 31. August 1968 nach der Rückkehr von den Moskauer Verhandlungen an. Ich sage euch offen, dass wir trotz aller Hilfe, die wir von unseren Freunden erhalten haben, wir haben jetzt deren viele und ich danke ihnen von ganzem Herzen, dass unser Land in der gegenwärtigen Weltsituation keinerlei reale Garantien mehr besitzt und dass es keine andere Hoffnung hat als seinen eigenen gesunden Menschenverstand und vor allem seine Einigkeit. Diese Einheit aber zerbrach. Und so ist denn ein Jahr danach die tschechoslowakische Sozialistische Republik ein innerlich zerstrittenes Land, in dem sich Tschechen und Slowaken wieder bekämpfen, in dem Konservative wieder Progressiven mit dem Gericht drohen, in dem die sozialistischen Staatsgesetze aus den 50er Jahren das Leben bestimmen und damit wieder gefährden, in dem die Arbeiter selbstzerstörerisch ihre Wirtschaft lahmlegen, in dem bald wieder jeder jeden fürchten und jeder jedem misstrauen wird und in dem nur ein Mann in aller Ruhe unbeachtet von seiner Pension lebt, der Mann, der dies alles auslöste, Antonín Novotný. Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Feature von Heinz Hoffmann. Der Autor erinnerte an die Invasion der Tschechoslowakei durch die Staaten des Warschauer Paktes im August 1968. Hoffmanns Feature lief am 21.08.1969 im RIAS, exakt ein Jahr danach. Bis zum Ende dieser Sendung noch Auszüge aus einem Gespräch, das der RIAS am 19. August 1983 mit dem tschechischen Literaturwissenschaftler Eduard Goldstücker führte. Am kommenden Sonntag jährt sich zum 15. Male der Tag des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Einer der führenden Vertreter des Prager Frühlings war der Wissenschaftler und Diplomat Professor Eduard Goldstücker, vor einem Gespräch mit Ihnen ein paar Daten zu seiner Person. Nach Studien in Prag und Oxford entkam Goldstücker 1939 nur mit knapper Not den antisemitischen Verfolgungen der deutschen Besatzungsmacht. Er fand in London Exil, wo er von 1943 bis 1944 im Außenministerium der tschechoslowakischen Exilregierung arbeitete. Nach Jahren im diplomatischen Dienst seines Heimatlandes wurde das Parteimitglied Goldstücker Opfer einer neuen antisemitischen Welle, diesmal innerhalb der tschechischen KP. Im Mai 1953 verhaftet, wurde er nach erzwungenen Geständnissen als jüdischer bourgeoiser Nationalist zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Nach seiner Freilassung lehrte Goldstücker an der Karls-Universität in Prag, deren Prorektor er 1966 wurde. Neben seiner Lehrtätigkeit erwarb sich Goldstücker besondere Verdienste als Literaturkritiker und Geschichtler. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sein Engagement für das Werk Kafkas, über den von 1948 bis 1957 in der CSSR nichts geschrieben werden durfte. Eine bedeutende Rolle spielte Goldstücker in der Folgezeit im Verband tschechoslowakischer Schriftsteller, ein Gremium, das für den Prozess der politischen Wandlung innerhalb der CSSR außerordentliche Wichtigkeit erlangte. Im Januar 1968 schließlich wurde Professor Goldstücker zum Präsidenten des Schriftstellerverbandes gewählt und wurde zu einem der Promotoren der Reformbewegung des Prager Frühlings, der, wie gesagt, vor nunmehr 15 Jahren, genau gesagt am 21. August 1968, ein so gewaltsames Ende fand. Mit Professor Goldstücker, der heute als Wissenschaftler in Großbritannien lebt, führte Wolfgang Scheller das folgende Gespräch. Herr Professor Goldstücker, ich möchte unser Gespräch mit einem Zitat von Ihnen beginnen. Es ist gar nicht einzusehen, warum unsere Gesellschaft nicht in der Lage sein sollte, mehr Freiheit zu garantieren als die kapitalistische. Warum, so haben Sie dann weitergefragt, sollte das dritte Modell nicht möglich sein? Warum sollte etwas undenkbar sein, nur weil es bisher noch nicht gedacht wurde? Soweit Sie damals im Jahre 1968. Ja. Nun ist also, wie wir alle wissen, dieses dritte Modell, genannt Prager Frühling, gescheitert. War dies zwangsläufig? Und wenn ja, wo liegen aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe für das Scheitern? Der allerwichtigste Grund für das Scheitern liegt meiner Ansicht nach darin, dass es der Moskauer politischen Leitung eben nicht passte, eine Abweichung von dem für die im Sowjetblock befindlichen Länder von der Moskauer Richtlinie zu tolerieren. Das war der Hauptgrund des Scheiterns des Prager Frühlings. Nun hatte aber ja der Prager Frühling noch andere Dimensionen im Vergleich etwa zu Budapest 56 oder Berlin 53. Ja, ja, das war der Unterschied bestand darin, dass da eine traditionell verhältnismäßig starke kommunistische Partei an der Macht von sich selbst die Demokratisierungsbewegung einleitete. Zu dem Resultat kam, dass es notwendig ist, im Interesse des Sozialismus die ganze Gesellschaft einer Demokratisierungsentwicklung hinzuleiten. Man hat damals gesagt, der Prager Frühling, das war die Revolution der Publizisten. Wenn man an dieses Wort sich erinnert, Kann man da auch von einem Versagen der Intellektuellen in der GSSR damals sprechen? Ja, der Ausdruck, das ist eine Revolution der Intellektuellen, der Publizisten war, oder sogar die erste Fernsehrevolution, das waren alles Modephrasen im Augenblick erfunden. Das entsprach der Wirklichkeit nicht. Der Wirklichkeit entsprach eine lange Entwicklung. Die Destalinisierung wurde in der Tschechoslowakei 8 Jahre lang hinterhalten von Nowotny und seiner Leitung. Dann musste er allmählich Schritt für Schritt weichen, bis 1968 seine Leitung nicht mehr annehmbar war. Waren es aber nicht doch die Intellektuellen damals beim Prager Frühling, die mehr als in anderen Ostblockländern an dieser Reformbewegung beteiligt waren? Und haben diese Intellektuellen, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, die Macht der Worte höher eingeschätzt als die Macht aus den Gewehrläufen? Das kann man sagen. Der Intellektuelle schätzt die Macht des Wortes immer hoch ein. Das ist eine der Funktionen des Intellektualismus. Was in dieser Hinsicht zu sagen wäre, aus meinem heutigen Standpunkt, ist, dass wir eines unterschätzen, die Intellektuellen, wenn sie wollen. Mhm. Wir nahmen nicht genügend zur Kenntnis oder überhaupt nicht zur Kenntnis, dass die Demokratisierungsbewegung, der Prager Frühling, in einer Zeit sich entwickelte oder zustande kam, wo in Moskau bereits die Restalinisierung betrieben wurde. Wenn Sie die Situation der Intellektuellen, der Opposition in der GSSR damals vor Alexander Dubček und heute 15 Jahre nach Dubček miteinander in Vergleich setzen, was hat sich eigentlich am Klima für die Opposition geändert? Die Tschechoslowakei ist seit der Besetzung im August 68 wird also sehr streng bewacht, besonders streng bewacht von Moskau und von den von Moskau eingesetzten Führungsorganen in der Tschechoslowakei selbst, wo keine freiere Bewegung zugelassen wird oder vom offiziellen Standpunkt zugelassen werden soll. Deshalb ist das ein Polizeistaat. Und die Intellektuellen spielen dort eine historisch sehr wichtige Rolle, in dem Sinne, dass sie sich entgegensetzen der graduellen Sowjetisierung oder Russifizierung des Landes und des Volkes. Denn sie, die Intellektuellen, die man Dissidenten nennt, aber die in der Tschechoslowakei nicht Dissidenten genannt werden wollen, sagen wir, die aktiven Teilnehmer an der Charta 77-Bewegung, die füllen eine wichtige Rolle aus in der nationalen Geschichte. In dem Sinne, dass sie den Verlust der ethnischen Identität doch schwieriger machen, wenn nicht verhindern, doch schwieriger machen. Ist denn diese Bürgerrechtsbewegung Charta 77, ist diese Opposition heute ein ernsthafter Widerpart der Prager Behörden? Hat diese Bewegung Zukunft? Es ist zahlenmäßig ein kleines Häufchen von Menschen. Wir dürfen uns da keine Illusionen machen. Aber in der Geschichte gibt es ja Situationen, wo auch eine winzige Minderheit die Tendenz, die geschichtliche Tendenz voraussieht oder vorbereitet mit ihren Opfern, mit ihrem Kampf. Der Dramatiker und Bürgerrechtler Václav Havel ist im Februar dieses Jahres wegen einer Lungenentzündung von den Prager Behörden wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ja, seine ja. Strafe 4,5 Jahre Haft bleibt aber bestehen. Ein Beispiel für viele andere? Ja, nur das ist eine alte Methode, nicht wahr? Das, ich weiß nicht, in der Geschichte des Metternich-Regimes könnte man so etwas Ähnliches finden in großen Zahlen. Man entlässt jemanden, der verurteilt worden war, und sagt ihm, na, du kannst gehen, aber wenn du etwas tust, was uns nicht gefällt, kommst du wieder in den Knast. Ihnen selbst ist ja 1974 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Ja. Und damals war das Klima wahrscheinlich noch viel rauer als heute. Hat sich die Praxis der Behörden heute abgeschwächt? Das Klima ist rau. Man darf sich keine Illusionen machen. Das Klima ist sehr rau. Fragen Sie einmal, wenn Sie Gelegenheit haben, bitte, die jungen Leute von 18, 19, die von der Polizei schrecklich schikaniert werden, wenn sie ihre eigene Musik spielen wollen oder ihre Gedichte einander vortragen wollen oder ihre Gemälde oder Zeichnungen einander zeigen wollen. Sie leben ja nun schon selbst seit Jahren im Westen. Sie sind in Ihrem Leben mehrfach ins Exil, in die Immigration gezwungen worden. Wenn ich noch einmal auf die Frage nach dem dritten Modell und den von Ihnen benannten Möglichkeiten zurückkommen kann, würden Sie dieses dritte Modell, also den Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz zwischen den beiden Blöcken, zwischen Kapitalismus und Ostblock, würden Sie diesen dritten Weg noch für realisierbar halten? Ja, nicht nur für realisierbar, aber ich glaube, dass der Sozialismus, auch wenn ich ihn in Anführungszeichen sage, der reale Sozialismus, sich entweder entwickelt im Allgemeinen in der Richtung, die der Prager Frühling gezeigt hat, oder es kommt zu Explosionen, früher oder später. Aus den Archiven. Sie hörten Auszüge aus einem Gespräch, das Wolfgang Scheller am 19.08.1983 im RIAS mit dem Literaturwissenschaftler Eduard Goldstücker führte. Davor ein Feature von Heinz Hoffmann, ausgestrahlt am 21.08.1969, dem ersten Jahrestag der Invasion der Tschechoslowakei durch die Staaten des Warschauer Paktes. Dies war das Thema unserer heutigen Sendung. In der kommenden Woche lade ich Sie dann wieder zu einem Spaziergang durch die Berliner Theaterlandschaft ein. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie es gut. Musik